Abschnitt 27 aus Old Shorthand 1 von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Viertes Kapitel. Der General. Teil 5. Ich gesellte mich zu Winnetou und Old Shorthand, welche ganz am Ende des Zuges ritten. Apanatschka hielt sich für sich, war bald hier und bald dort und schien sich mehr als Aufseher wie als Häuptling seiner Comanchen zu betrachten. Gegen Morgen kam er zu uns, winkte mich zu sich und sagte, als wir ein wenig zurückgeblieben waren, so dass uns niemand hörte, »Ich ritt zu dem Medizinmanne, der mein Vater ist. Old Shatterhand hat mit ihm gesprochen.« »Hat er es dir erzählt?« »Er sagte es mir. Du hast ihn nach seinem Weibe gefragt?« »Ja.« »Er war sehr zornig darüber.« »Dafür kann ich nicht.« »Du hast gewusst, dass sein Weib ihn Tibutaka und sich selbst Tibovete nennt?« »Sie nennt sich vollständiger Tibovete Elen.« »Ich weiß es. Du hast auch das vom Baba Derek und vom Myrtle Wreath gewusst. Der Medizinmann war ganz außer sich darüber.« »Warum? Soll niemand davon wissen?« »Nein, aber du weißt es auch.« »Ich bin kein Weißer, sondern ein Indianer.« »Ah, bloß Weiße sollen es nicht wissen.« »Ja? Warum das?« »Weil diese Worte Zauberworte sind. Sie gehören zu den Geheimnissen der Medizin.« »Wirklich?« »Ja. Kennst du ihre Bedeutung?« »Nein.« »Und bist doch der Sohn des Medizinmannes.« »Er teilt auch mir seine Geheimnisse nicht mit.« »Er fragte, woher du diese Worte wissen könntest. Ich konnte ihm keine Auskunft erteilen, aber ich habe ihm gesagt, dass du im Kaam Kulano gewesen bist und von dort die Medizinen des Häuptlings geholt hast. Vielleicht hast du dort meine Mutter gesehen?« »Allerdings.« »Und hast mit ihr gesprochen?« »Ja.« »Sie hat dir diese Worte gesagt?« »Ja.« »Uff, das darf der Medizinmann nicht wissen.« »Warum nicht?« »Weil er sonst meine Mutter schlägt.« »Ah.« »Ja, er misshandelt sie. Ein tüchtiger Krieger ist zu stolz, sich an seinem Weibe zu vergreifen. Er aber schlägt sie, so oft er diese Worte von ihr hört. Ich darf ihm also nicht sagen, dass du sie von ihr hast.« »Von wem soll ich sie sonst gehört haben?« »Von einem unserer Krieger, der sie dir verraten hat. Alle unsere Krieger kennen diese Worte, die sie oft gehört haben.« »Hm, sonderbar«, sagte ich nachdenklich. »Du hast die Pfeife der Bruderschaft mit mir geraucht. Glaubst du, dass ich es gut mit dir meine?« »Ja.« »Willst du einmal aufrichtig, recht aufrichtig mit mir sein?« »Ich will.« »Liebst du deinen Vater, den Medizinmann?« »Nein.« »Aber du liebst deine Mutter, sein Weib.« »Sehr.« »Liebt sie ihn?« »Das weiß ich nicht. Sie flieht ihn, weil ihre Seele von ihr gewichen ist.« »Hast du ihre Seele noch bei ihr gesehen?« »Nein. Als ich noch ein kleiner Knabe war, hatte sie sie schon verloren.« »Der Medizinmann ist ein Naiini.« »Nein.« »Ah, so hat er mich belogen.« »Hat er gesagt, dass er ein Naiini sei?« »Ja.« »Es ist nicht wahr. Er ist von einem anderen Stamm zu den Naiini gekommen.« »Von welchem?« »Das weiß ich nicht. Er sagt es niemandem.« »Verkehrt er mit weißen Männern?« »Nur wenn er durch Zufall welche trifft.« »Hat er Freunde unter ihnen?« »Nein.« »Pass auf, was ich dich jetzt frage. Flieht er die Bleichgesichter vielleicht?« »Ja.« »Ich meine, hütet er sich vor einer Begegnung mit ihnen etwa mehr als andere rote Männer?« »Ob mehr, das weiß ich nicht.« »So denke darüber nach.« »Besondere Sorge hat er nicht vor ihnen.« »So, ich hätte das Gegenteil gedacht.« »Warum?« »Weil ich einen Verdacht gegen ihn habe.« »Welchen?« »Du bist sein Sohn, und ich bitte dich, jetzt noch darüber schweigen zu dürfen. Vielleicht kommt die Zeit, in der ich es dir sage.« »Ganz wie Old Shatterhand will. Darf ich nun auch eine Bitte aussprechen?« »Tue es. Hat dir meine Mutter nicht gesagt, dass du über ihre Worte schweigen sollst? Das tat sie allerdings. Und doch hast du zu meinem Vater davon gesprochen. Weil ich annahm, dass er diese Worte kennt. Einem anderen hätte ich sie nicht verraten. So schweige von jetzt an gegen alle Leute. Sie sind ein Geheimnis der Medizin. Ich spreche zwar eure Sprache, aber du musst sie doch noch besser kennen als ich. Was Taka und Wete ist, das weiß ich. Aber was hat man unter Tibor zu verstehen? Das kann ich dir nicht sagen. Ist dir dieses Wort wirklich unbekannt? Ich habe es oft von der Mutter gehört, weiß aber nicht, was es bedeutet. Und Elen? Auch das weiß ich nicht. Sonderbar. Es gibt keine Sprache der roten Männer, in welcher diese Worte vorkommen. Aber ich muss es unbedingt noch erfahren, welchen Sinn sie haben. Du willst in die Geheimnisse der Medizin eindringen? Ja, wenn das nämlich Medizin ist, was ich aber nicht glaube. Er schüttelte den Kopf und sagte, ich weiß nicht, warum die Seele Old Shatterhands sich in dieser Weise mit meinem Vater und mit meiner Mutter beschäftigt. Aber ich warne ihn, sich vor dem Medizinmanne zu hüten, denn dieser hat es nicht gern, wenn man sich um ihn bekümmert. Er ist in allen Künsten und Zaubereien erfahren und kann alle seine Feinde in weiter Ferne verderben, ohne dass er sie zu sehen und zu hören braucht. Pshah! Du glaubst es nicht. Nein. Wenn ich es sage, kannst du es wohl glauben. Hüte dich vor ihm und beherzige meine Bitte, diese Worte keinem Menschen mehr zu sagen. Ich werde mich nach deinem Wunsche richten. Jetzt sage einmal, lebt ihr wirklich mit den Kriegern der Chickasaws in Frieden? Ja. Weißt du, wo sie ihre Weideplätze haben? Oben am Red River. Der ist lang. Kannst du es nicht näher bezeichnen? Da, wo der Peace-Fluss in den Red River geht. Ich glaube, es ist ein kleiner Stamm. Sie haben nur einige hundert Krieger und einen einzigen Häuptling. Das ist Mba, der sich jetzt bei uns befindet? Ja. Was ist das für ein Mann? Ein Mann wie alle Krieger, nicht größer und nicht kleiner. Du meinst, dass er wohl tapfer sei, aber nicht eben sehr berühmt. Ja. Ich meinte meine Frage anders. Ich hatte es auf seinen Charakter abgesehen. Er ist ein friedlicher Mann, was dich nicht wundern darf, weil er so wenig Krieger hat. Ich habe nie einen Raub oder Mord oder eine Untreue von ihm erfahren. Diesen Eindruck macht er auch auf mich. Kennst du ihn persönlich? Hast du ihn schon einmal gesehen? Nein. Sprich jetzt einmal mit ihm. Ich möchte gern wissen, wer der General ist, was er treibt, wohin er will und wie er mit Mba zusammengetroffen ist. Ich werde es tun. Tu es aber so, dass es nicht auffällt. Er soll nicht denken, dass wir es wissen wollen. Ich werde so mit ihm sprechen, dass er es mir erzählt, ohne dass ich ihn zu fragen brauche. Er ritt fort und kam schon nach einer halben Stunde wieder zu mir. Nun, hast du etwas erfahren? Fragte ich. Ja. Was der General ist und was er treibt, das weiß Mba nicht. Er hat ihn und die drei Bleichgesichter unten am Wald Cherry getroffen und ihnen versprochen, sie durch den Llano Estacado nach dem Peace River zu führen, wo sie sich bei den Chickasaws von dem Wüstenritte ausruhen wollen, um dann weiterzureiten. Wohin? Das weiß ich nicht, weil er es mir auch nicht sagen konnte. Er erzählte es mir, ohne dass ich mich danach erkundigte. Natürlich hat ihm der General eine Belohnung versprochen. 3 Gewehre und Blei und Pulver. Weiter hast du nichts erfahren? Nein, ich wollte nicht fragen, weil ihm das vielleicht aufgefallen wäre. Das war sehr richtig von dir. Hat mein Bruder Shatterhand einen Grund, sich nach dem General zu erkundigen? Eigentlich nicht, aber er gefällt mir nicht. Und wenn ich Leute bei mir habe, denen ich nicht traue, pflege ich mich stets über ihre Verhältnisse und Absichten zu unterrichten. Es hat mir das schon oft Nutzen gebracht. Ich kann dir nur raten, dies stets auch zu tun. Es war allerdings so, dass ich diesem Grundsatz schon manchen Vorteil zu verdanken hatte. Auch dieser sogenannte General ging mich gar nichts an. Es konnte mir ganz gleichgültig sein, woher er kam und wohin er ging. Aber sein Spitzbubengesicht machte es mir unmöglich, gleichgültig gegen ihn zu sein. und so hatte ich diese ganz zwecklos erscheinende Erkundigung über ihn einziehen lassen. Wiewohl ich daran getan hatte, das sollte mir nur zu bald einleuchten. Die Morgendämmerung kam, und nach den wenigen Minuten, die sie dauerte, wurde es hell. Ich ritt mit Winnetou hinterdrein. Vor uns ritt Old Shorehand mit Apanatschka. Eben ging die Sonne auf und warf ihr Licht über diese beiden Reiter. »Uff«, sagte Winnetou halblaut, indem er durch eine Handbewegung meinen Blick auf die zwei lenkte. Ich brauchte ihn nicht zu fragen, was er meinte. Ich sah es sofort auch. Diese Ähnlichkeit zwischen ihnen, diese Gleichheit der Gestalten, des Sitzes, der Haltung, der Bewegung. Man hätte sagen mögen, dass sie Brüder seien. Kurze Zeit später kamen uns wieder Apachen mit Wasser entgegen. Sie bildeten den vorletzten Relay. Wir blieben hier länger halten, um das Wasser zu verteilen und den Pferden eine Erholung zu gönnen. Dann ging es weiter zum letzten Relay, von welchem aus wir nur noch eine Stunde zu reiten hatten. Nun fragte es sich, wer mit nach der Oase durfte, deren Lage ja geheim gehalten werden sollte. Ich ritt zu dem General hin, der sich wieder an der Seite des alten Wabbel befand, und sagte: »Wir nähern uns unserem Ziele, Mr. Douglas.« »General! General! Ich bin General, Sir«, unterbrach er mich. »Well, aber was geht das mich an?« »Euch natürlich weniger als mich, aber man pflegt jedermann den Titel zu geben, der ihm gebührt. Ihr müsst nämlich wissen, dass ich die Schlacht von Bull Run mitgemacht habe. Ferner habe ich siegreich gefochten bei...« schon gut, fiel ich ein. »Das habt ihr mir schon einmal gesagt, und was ich einmal gehört habe, das pflege ich mir zu merken, ohne dass man es zu wiederholen braucht. Den General lasse ich euch gern, wenn ihr mich nur damit verschont. Also, wir nähern uns unserem Ziele, Mr. Douglas, und werden uns nun wohl von euch verabschieden müssen.« »Verabschieden? Warum?« »Weil sich wahrscheinlich unsere Wege trennen.« »Keineswegs. Ich muss nach den 100 Bäumen und habe von Mr. Cutter hier gehört, dass auch ihr wahrscheinlich dorthin reitet. Oder nicht?« »Ja.« »Er hatte nach dem Peace River zu den Chickasaws gewollt und gab jetzt die 100 Bäume als sein nächstes Ziel an. Das fiel mir auf, brauchte aber gar keinen bösen Grund zu haben. Warum sollte er seinem ursprünglichen Plane keine Änderung geben dürfen?« »Ihr seht also, dass wir ganz gleiche Wege haben«, fuhr er fort. »Und selbst wenn dies nicht der Fall wäre, müsste ich mit euch nach der Oase reiten.« »Warum?« »Weil ich kein Wasser mehr habe.« »Ihr hattet ja gestern volle Schläuche.« »Heute sind sie leer. Meint ihr, dass wir nicht auch menschliche Gefühle besitzen? Wir haben das Wasser an die Comanchen verteilt.« Später sah ich ein, dass dies eine Kriegslist gewesen war, um mit nach der Oase kommen zu dürfen. Jetzt hätte ich ihm für seine Menschlichkeit noch meinen Dank abstatten mögen. Ich machte ihm aber wenigstens die Bemerkung: »Die Oase, von welcher ihr redet, ist kein Versammlungsort für alle. Ihr Besitzer pflegt nur die Leute bei sich zu haben, die er eingeladen hat.« »Das bin ich auch.« »Eingeladen?« »Yes.« »Von wem?« »Von Mr. Cutter hier, der ja der Gast von Bloody Fox ist, wie ihr zugeben werdet.« Ob er sich jetzt noch als solchen betrachten darf, das ist sehr die Frage. Er hat auch sehr wohl gewusst, dass nicht jedermann Zutritt findet. »Ah, wegen des schmalen Pfades, der hineinführt. Oh, da braucht ihr mich nicht auszuschließen. Dieser Weg ist kein Geheimnis für mich. Mr. Cutter hat ihn und die Oase mir sehr genau beschrieben. Die Weißen, alle, die ich hier sehe, dürfen hin, und ich wüsste wirklich keinen Grund, der euch veranlassen könnte, gerade mich von der Erlaubnis auszuschließen.« Das war nun freilich wahr, und wenn Old Wubble die abermalige Dummheit begangen hatte, ihm eine genaue Beschreibung der Oase und ihres Zuganges zu geben, so war das grad so, als ob er schon selbst dort gewesen wäre. Und eine Weigerung meinerseits hätte nur das, was ich vermeiden wollte, hervorgerufen. Darum sagte ich, freilich widerwillig und notgedrungen: »So will ich nichts dagegen haben, wenn ihr eure Schläuche dort wieder füllt, aber eure Begleiter haltet fern. Von der Falle, in welcher wir die Comanchen gefangen hatten, bis zu der Oase war, wie schon erwähnt, ein reichlicher Tagesritt, aber da wir wegen der Schwäche der Pferde nur langsam vorwärts gekommen waren, erreichten wir die grüne Wüsteninsel erst 2 Stunden nach Mittag. Nach unserer Ankunft war das Erste, dafür zu sorgen, dass uns die Gefangenen sicher waren. Sie mussten sich da lagern, wo sich die Leute Schieber Bix schon befanden, und die Apachen schlossen einen engen, undurchdringlichen Ring um sie. Dann wurde vor allen Dingen für die Pferde gesorgt, das wir Encharko überließen, der eine Anzahl seiner Krieger dazu kommandierte, die Tiere nach und nach durch den schmalen Zugang nach dem Wasser zu führen und dort zu tränken. Darüber mussten natürlich Stunden vergehen. Was das Essen betrifft, so hatten sich die Comanchen sehr unzureichend mit Proviant versehen, und so waren die Apachen gezwungen, ihnen mit ihren Vorräten auszuhelfen. Da diese auf diese Weise nicht so lange vorhielten, wie berechnet war, so musste der Aufenthalt bei der Oase möglichst verkürzt werden. Und so wurde beschlossen, dass die Rückkehr nach den 100 Bäumen schon morgen angetreten werden sollte. Das lief natürlich nicht alles so glatt ab, wie ich es erzähle. Es waren 300 Apachen und 200 Comanchen versammelt, für welche gesorgt werden musste. Da hatte jeder eine Bemerkung zu machen, eine Frage zu stellen, einen Wunsch auszusprechen. Und damit wollten sie sich an niemand anders wenden als an mich oder an Winnetou. Wir kamen fast nicht zu Atem. Als wir endlich, endlich alle nach Kräften befriedigt hatten und nun auch an uns denken konnten, war es Abend geworden. Und es fiel mir jetzt erst ein, dass ich seit gestern keinen Schluck Wasser getrunken hatte. Für andere hatte ich gesorgt, an mich aber nicht gedacht. Als ich das Winnetou sagte, antwortete er lächelnd: »So mag mein Bruder schnell trinken und mir einen Schluck übrig lassen, denn mich dürstet auch.« »Dich auch? Wann hast du zuletzt getrunken?« »Gestern, als du trankst. Unseren Pferden ging es besser. Die hat Bloody Fox versorgt.« Als wir das Innere der Oase betraten, brannten da zwei Feuer, welche das Häuschen, den Platz vor demselben und den kleinen See beleuchteten. Auf den Bänken saßen Parker, Hawley, Fox, Old Shorehand, Apanachka, Sheba Big, Old Wubble und neben ihm der General. Diese beiden schienen unzertrennlich zu sein. Sie hatten schon gegessen und nun kamen Bob und Sanna, um für mich und Winnetou zu sorgen. Man hatte sich im Gespräch befunden und der General schien zuletzt gesprochen zu haben, denn als wir uns gesetzt hatten, fuhr er fort. »Ja, das war eine lustige Gesellschaft, die wir trafen. Sie hatten sich da seit vorgestern festgesetzt, um von ihrem Jagdzuge auszuruhen, und wie ich hörte, wollten sie noch eine Zeit lang hier im Orte bleiben. Sie zählten 15 Mann, und es gab interessante Kerls dabei, höchst interessante. Am interessantesten aber war mir einer, der verteufelt viel durchgemacht zu haben schien und in einem Weg erzählte. Er wurde nicht müde dabei, und wenn ein Abenteuer zu Ende war, hatte er schon ein zweites und ein drittes auf der Zunge. Wenn ich mich nicht irre, so nannte er sich Saddler, aber einer seiner Genossen sagte mir im Vertrauen, dass er eigentlich Etters heiße, deren Etters, und auch schon andere Namen geführt habe. Das war mir aber gleichgültig, denn es hat schon gar manches Mannskind guten Grund gehabt, seinen Namen mit einem anderen zu vertauschen. Und wenn dieser Mestmann sich Saddler nannte, aber eigentlich deren Etters hieß, so... Er wurde unterbrochen. Old Shorehand hatte sich, schon als der Name Etters zum ersten Mal genannt wurde, von seinem Sitze erhoben und fragte jetzt über den Tisch hinüber. »Etters, wirklich Etters?« »Yes, Sir. Habt ihr das richtig gehört?« »Wüsste nicht, dass ich schlechte Ohren hätte.« »Und auch richtig gemerkt. Habe grad für Namen ein ausgezeichnetes Gedächtnis.« »Und Dan, also Daniel, war sein Vorname?« Dan Etters hat er geheißen und nicht anders. Irrte ich mich infolge der flackernden Beleuchtung oder war es wirklich so? Es schien mir, als ob der General sein Auge dabei mit ungewöhnlicher Spannung auf Old Shorehand richtete, der sich augenscheinlich in einer Aufregung befand, die er wohl gern beherrschen wollte, aber nicht verbergen konnte. »Also wirklich Daniel Etters«, sagte er mit einem tiefen, schweren Seufzer. »Habt ihr diesen Mann genau betrachtet?« »Denke wohl«, antwortete Douglas. »Beschreibt ihn mir.« »Beschreiben? Ist euch dieser Etters vielleicht bekannt? Steht ihr in irgendeiner Beziehung zu ihm, Mr. Shorehand?« »Ja, ich möchte wissen, ob der Mann, von dem ihr sprecht, derjenige ist, den ich meine. Darum möchte ich seine Beschreibung haben.« »Die möchte ich euch gern geben, weiß aber wirklich nicht, wie ich es anfangen soll.« »Warum?« »Weil es schwer ist, einen Menschen zu beschreiben, der nichts Besonderes an sich hat und genauso aussieht wie 100 andere auch.« »War er lang, kurz, dick, dünn?« »Wenn ich es sagen soll, so war er ungefähr von meiner Figur. Auch das Alter könnte dasselbe sein. Im Übrigen aber sah er, wie schon gesagt, ganz so wie andere Menschen aus, so dass ich wirklich nicht weiß, was ich an ihm noch beschreiben kann. Hatte er nichts, gar nichts an sich, was auffiel? Gar nichts. Kein besonderes Kennzeichen. Nein. Könnt ihr euch auf seine Zähne besinnen? Seine Zähne. Das könnte etwas sein, was zur Beschreibung gehört. Was? Lasst mich doch nicht so lange warten. Sander scheint es eilig zu haben, Mr. Shorthand. Er hatte nämlich 2 Zahnlücken. Wo? Rechts eine und links eine. Oben oder unten? Oben natürlich, denn ihr werdet wahrscheinlich wissen, dass Zahnlücken im Unterkiefer nicht leicht zu sehen sind. Es fehlte hüben ein Zahn und drüben einer, was, wie ich mich nun besinne, ihm, wenn er sprach, ein eigenes Aussehen verlieh und auch Einfluss auf seine Stimme hatte, denn er zischte ein wenig, wenn er das S aussprach. Er ist's, er ist der, den ich suche, rief Old Shorthand Banner jubelnd aus. Was, gesucht habt ihr diesen Mann? Und wie? Seit langen Jahren, in allen Staaten, in der Savanne, im Urwalde, in den Canyons der Hochlande und den Schluchten der Felsenberge. Ich bin hinter ihm her im leichten, zerbrechlichen Kanu und habe ihn gejagt über die tiefen Schneefelder der Missouri-Ebene. Gejagt habt ihr ihn. So ist's ein Feind von euch. Ein Feind, wie es keinen größeren geben kann. Erlaubt, dass ich erstaune. Dieser Dan Etters schien so unschädlich wie ein kleines Kind zu sein. Ein Dämon ist er, ein Teufel, ein Satan, wie es selbst in der Hölle keinen größeren geben kann. Er hat mir vor langen Jahren meine... Stopp, Mr. Shorthand, fiel ich ihm da schnell in die Rede. Ihr seid aufgeregt. Ist es nicht möglich, dass ihr euch in der Person irrt? Nein, nein und abermals nein. Er ist der... Meine Worte hatte er nicht verstanden und sprach weiter. Nun warf ich ihm einen warnenden Blick zu, der ihn zu sich brachte. Er hielt also inne, versuchte sich zu beherrschen und fuhr dann ruhiger fort. Doch das gehört nicht hierher. Das sind alte Sachen, die ich nicht aufrühren will. Rührt sie immer auf, Mr. Shorthand, sagte der General. Vielleicht ist es eine Geschichte, die sich gut anhören lässt. Wollt ihr sie nicht erzählen? Sie würde nichts als langweilig sein. Also, wo habt ihr diesen Etters getroffen? In Fort Terrell unten? Yes, in Fort Terrell, wie ich vorhin sagte. Und er will dort bleiben. Denke es. Wenigstens sagte er so. Wie lange? Eine Woche, wenn ich recht gehört habe. Und wie lange ist es her, dass ihr mit ihm gesprochen habt? 4 Tage ist's nun heute. 4 Tage? Also nur noch 3. Ihr sagt das so eigenartig. Wollt ihr etwa hin? Ja, ich will hin. Ich muss hin. Vielleicht ist er schon fort. So mache ich ihm nach. Ich folge seiner Spur. Und wenn sie sonst wohin gehen sollte? Er fing wieder einen warnenden Blick von mir auf, setzte sich endlich nieder, fuhr sich mit der Hand über das Gesicht und schloss mit den Worten. Pschah, oder ich lass ihn auch laufen. Er hat mich schwer gekränkt, aber was will ich machen, wenn ich ihn auch finde? Die Sache ist verjährt und es würde also keinen Richter geben, der sie in die Hand nehmen möchte. Sprechen wir nicht mehr davon. Nach einiger Zeit ging ich in das Haus. Er kam mir nach, wo wir allein waren, und fragte, »Ihr habt doch gewollt, dass ich euch folge, Sir.« »Allerdings.« »Warum winktet ihr mir?« »Weil ihr euch nicht so gehen lassen solltet. Ich traue diesem Quasi-Generale nicht.« »Ich auch nicht, aber das hat doch keinen Einfluss auf meine Angelegenheit.« »Vielleicht doch. Er beobachtete euch so gespannt und betonte den Namen Etters so schwer und eigentümlich, als ob er ihn nur euretwegen genannt habe.« Dass er ihn nannte, war der reine Zufall. Davon bin ich überzeugt. Ich nicht. Die Absichtlichkeit war deutlich herauszuhören. Welche Absicht könnte diesen Mann, der mich gar nicht kennt, geleitet haben? Er kennt euch, Sir. Er kennt euch ganz gewiss. Da kam auch Apanatschka herein. Er blickte sich vorsichtig um und als er uns allein sah, fragte er. Meine Brüder sprachen von dem Manne, dessen Namen der General genannt hat. »Ja«, antwortete ich. »Ich habe den Mann gesehen, welcher 2 Agatam hat.« »Ah, wo?« »Im Kaamkulano.« »Wann?« »Vor vielen Jahren, als ich noch ein kleiner Knabe war.« »Das ist lange. Sehr lange her, meinte ich enttäuscht. Er wurde Etters genannt. Wirklich? Das weißt du noch? Ich habe es mir gemerkt, denn ich hasste ihn. Warum? Er lachte über meine Mutter, die ich liebte. Was wollte er bei euch? Das weiß ich nicht. Er wohnte im Zelte des Medizinmannes, und so oft er da war, hatte meine Mutter einen bösen Geist in sich, der alle ihre Glieder durcheinander warf. Er wollte mit diesem Ausdruck wohl Krämpfe bezeichnen. Kannst du dich darauf besinnen, wie deine Mutter damals aussah? Sie war jung und schön. War ihre Farbe heller als jetzt? Sie war rot, wie bei allen roten Frauen. Dann ist die Ahnung falsch, die in mir aufsteigen wollte, aber die andere Ahnung, die ich habe, wird wohl richtig sein. Dieser Etters hat euch aus der Zivilisation nach dem Westen getrieben, Mr. Shorehand. Er steht in Beziehung zu den unglücklichen Ereignissen, die euch den Glauben an Gott und das Vertrauen zu ihm genommen haben. Ja, antwortete er, ihr habt es erraten. Und glaubt ihr wirklich, dass er sich jetzt in Fort Terror befindet? Ich bin überzeugt davon. Ihr wollt natürlich hin? Ich muss. Wann? Heute Abend noch. Ich darf keinen Tag, keine Stunde, keinen Augenblick verlieren. Ich habe diesen Halunken 100-mal gejagt, zuweilen wochenlang, ohne ihn aber jemals vor die Augen zu bekommen. Ich kannte nur seinen Namen und seine Taten. Gesehen habe ich ihn nie. Nun erfahre ich so plötzlich und unerwartet, wo er zu finden ist, und ihr könnt euch denken, dass ich da hier keine Minute Ruhe habe. Ich muss fort. Wollen hoffen, dass der General euch nicht belogen hat. Ich traue ihm nicht. Überlegt euch doch die Sache, Sir. Welche Absicht könnte er bei einer solchen Lüge haben? Euch irre zu leiten. Nein, ich glaube seinen Worten und reite nach Fort Terrell. Allein? Allein. Ich habe keinen Begleiter. Ihr werdet einen haben. Wen? Mich. Was? Euch? Fragte er mit frohem Erstaunen. Ihr wollt mit? Ja, nämlich wenn ihr mich mitnehmen wollt. Ob ich will? Welche Frage! Ich möchte stets und stets nur bei und mit euch sein, auch in gewöhnlichen Lagen, denn ihr glaubt gar nicht, wie ich euch liebgewonnen habe. Und hier, wo es sich um so etwas Wichtiges handelt, um die Jagd auf ein Raubwild, welches ich nie und nie erwischen konnte, gibt mir eure Begleitung die Sicherheit, dass etwas mir dieses Mal nicht entgehen wird. Wenn Old Shatterhand sich auf eine Fährte setzt, so ist das Wild verloren. Also, ihr wollt mit? Wirklich mit? Gewiss. Das ist mir geradezu eine Wonne. Ein, was ich kaum glauben möchte. Aber ihr seid hier gar nicht zu entbehren. Doch, Winnetou wird alles leiten. Und von dem wollt ihr euch meinetwegen trennen? Die Trennung wird nur eine kurze sein. Wir suchen ihn dann gleich wieder auf. Also, ich darf mit? Dürfen? Von dürfen kann gar keine Rede sein. Ich möchte euch im Gegenteil fast kniefällig bitten, mitzugehen, um mir mit eurem Kopfe und eurem Arme beizustehen. Da legte ihm Apanatschka die Hand auf den Arm und sagte: Und noch einer reitet mit. Wer? Apanatschka, der Häuptling der Naini-Komanschen. Weise mich nicht zurück. Ich habe dich lieb und gehe mit dir. Ich spreche die Sprache der Bleichgesichter, habe gelernt, die verborgene Menschenfährte zu entdecken und fürchte mich vor keinem Feinde. Kann ich dir da nicht nützen? Ich habe mit dir, mit Winnetou und mit Old Shatterhand das Kalumet geraucht und ich bin dein Bruder. Du suchst deinen Todfeind, den du fangen willst und begibst dich dabei in große Gefahr. Muss da nicht dein Bruder bei dir sein? Wäre ich dein Freund, dein Bruder, wenn ich dich da allein reiten ließe? Es sprach eine außerordentlich rührende Hingabe aus seinen Worten, seinem Tone und seinen Zügen. Old Shatterhand antwortete nicht und sah mich fragend an. Darum nahm ich die Entscheidung in die Hand. Unser roter Bruder Apanatschka will da etwas tun, was sein ganzer Stamm nicht gutheißen würde. Was frage ich nach meinem Stamme, wenn es sich um meinen Bruder Shatterhand handelt? Die Söhne der Comanschen können nur hassen und vernichten. Hier aber finde ich Liebe und Milde. Die roten Männer siegen mit dem Tomahawk, ihr aber seid stark und unbesiegbar und überwindet alle eure Feinde mit den Waffen der Verzeihung und der Versöhnung. Wo ist es besser sein, beim Hasse oder bei der Liebe? Ich bin euer Bruder und reite mit euch. Gut, du sollst uns begleiten, aber wir reiten nicht heute, sondern erst morgen früh. Diese wenigen Stunden gehen uns nicht verloren. Unsere Pferde müssen ausruhen und werden dann umso schneller sein. Aber wenn Etters dann schon fort ist, warf Old Shorehand besorgt ein. So hat er seine Fährte zurückgelassen, der wir folgen werden. Sorgt euch nicht. Wir müssen vor allen Dingen gut beritten sein. Auf meinen Rappen kann ich mich verlassen, wenn er bis früh ruhen kann. Und Apanatschkas Pferd ist auch schnell und ausdauernd. Ich habe es beobachtet. Wie aber steht es mit dem eurigen, Mr. Shorehand? Es ist ein ganz vortreffliches Tier, wenn auch mit eurem Hengste gar nicht zu vergleichen. Nur habe ich es in der letzten Zeit so anstrengen müssen, dass es mir bei den Anforderungen, die ich in den nächsten Tagen vielleicht an seine Schnelligkeit zu stellen habe, immerhin versagen kann. Well, so reitet ihr Wupa-Omugis Pferd, welches wir vom Kaamkulano mitgebracht haben. Wie? Das wollt ihr mir leihen? Leihen nicht, aber schenken. Gar schenken? So ein kostbares Tier? Nehmt es immerhin. Was soll ich damit tun? Wupa-Omugi bekommt es nicht wieder und ich brauche es nicht. Da drückte er mir die Hand und rief entzückt. Ich nehme es an. Ja, ich nehme es an. Von euch weise ich selbst ein so großes Geschenk nicht zurück, denn ich denke, dass ihr mir erlaubt, es einmal quitt zu machen. Also, wir reiten erst morgen. Und nun kommt heraus. Ich muss sogleich zu meinem neuen Pferd gehen. Aber lasst euch draußen nichts merken. Am besten ist's, ihr redet gar nicht wieder mit dem General. Als wir hinauskamen, sah ich, dass Winnetou fehlte. Er war fortgegangen, um nachzusehen, ob die Gefangenen gut bewacht würden. Er hatte seine Silberbüchse, grad wie ich meine beiden Gewehre, auf dem Tische liegen lassen. Nun hatte der General sie alle drei in den Händen und probierte grad an meinem Stutzen herum, um dessen Konstruktion zu untersuchen. Es lag dabei ein verlangender, ein geradezu gieriger Ausdruck in seinem Gesichte. »Nicht wahr, Sir, das hier ist euer Bärentöter?« fragte er, als er mich kommen sah. »Ja«, antwortete ich kurz. »Und das ist der berühmte Henry-Stutzen, von dem man so viel erzählen hört.« »Ja, aber was habt ihr denn damit zu schaffen?« »Ich wollte das Schloss öffnen und brachte es nicht fertig.« »Wollt ihr mir nicht sagen, wie...« »Ja, sagen will ich es euch«, fiel ich ihm in die Rede, »nämlich sagen, dass ihr die Hände davon zu lassen habt. Das sind keine Spielsachen für einen General, der Ball Run in seinem ganzen Leben nicht gesehen habt.« »Was? Nicht gesehen? Ich sage euch das...« »Still!« »Mir macht ihr nichts weiß. Gebt her!« Ich nahm ihm meine beiden Gewehre, als eben Winnetou wiederkam, dessen Büchse er noch in der Hand hatte. Der Apache erriet sofort den Zusammenhang, zog ihm die Silberbüchse weg und zündete ihn ganz gegen seine sonstige Ruhe an. »Wie kann das lügnerische Bleichgesicht sich an dem Gewehre des Häuptlings der Apachen vergreifen? Dieses Gewehr wurde noch nie von den schmutzigen Fingern eines weißen Schurken berührt.« »Schurke«, fuhr der General auf, »will Winnetou dieses Wort zurücknehmen oder...« »Oder? Was?« donnerte ihn der Apache an. Da wich Douglas erschrocken zurück und antwortete kleinlaut. »Man wird wohl ein Gewehr betrachten dürfen.« »Aber nicht berühren. Winnetou legt seine Hand nicht dahin, wo die deinige gelegen hat.« Er wischte mit dem herabhängenden Ende der Santillo-Decke, die ihm als Gürtel diente, die Büchse ab, als ob sie schmutzig geworden sei, hielt sie mir dann hin und sagte, »Mein Bruder Old Shatterhand mag unsere Gewehre in die Stube tragen und dort an die Wand hängen, damit sie nicht wieder von solchen Händen besudelt werden.« Damit wandte er sich ab und ging zu seinem Pferde. Ich sah noch, dass der General einen mir nicht gleich verständlichen Blick mit Old Bubble wechselte und trug dann die Gewehre in das Häuschen, wo sie sicher hingen, denn Unberufene kamen da nicht hinein. So wenigstens dachte ich, und so hatte auch Winnetou gedacht. Zu ihm ging ich dann, um ihm mitzuteilen, was ich mit Old Shorehand besprochen hatte. Er war ganz einverstanden und sagte, »Mein Bruder tut sehr recht daran. Mag dieser General die Wahrheit gesagt haben oder nicht, es ist gut, dass du mit Old Shorehand reitest, und ich freue mich darüber, dass Apanatschka euch begleiten will. Er wird euch keine Last, sondern eine Hilfe sein. Mich trefft ihr dann in der Wohnung der Mescaleros, wohin ich auch das Pferd mitnehme, welches Old Shorehand bis jetzt geritten hat. Er mag es sich da holen.« Hierauf sahen wir, dass der General seine Wasserschläuche füllte, wobei Old Bubble ihm behilflich war. Sie trugen sie fort, hinaus zu den Chickasaws. Wir machten uns keine Gedanken dabei, sondern nahmen es als ein Zeichen, dass Douglas morgen frühzeitig fort wollte, was uns nur lieb sein konnte. Als Bob uns die Lager bereitet hatte, ging er in die Stube, wo er mit Sanna schlief. Wir legten uns nieder. Bloody Fox pflegte auch im Häuschen zu schlafen, zog es aber wegen der dort herrschenden Schwüle heut vor, sich zu uns zu legen. Da die Feuer nicht mehr genährt wurden, verlöschten sie bald und wir schliefen ein. Früh war ich der Erste, welcher erwachte und weckte die Gefährten. Es fiel uns nicht auf, dass der General und mit ihm Old Bubble fehlte, und ich ging mit Winnetou fort, um nach den Gefangenen zu sehen. Wir fanden alles in Ordnung, was nämlich die Comanchen und Apachen betraf, aber die Chickasaws waren nicht mehr da. Als wir Encharco, der hier befehligte, nach ihnen fragten, antwortete er: »Wissen meine Brüder nicht, dass sie fort sind?« »Nein.« »Der weiße Mann, der sich General nennt, sagte, er wolle nicht länger hierbleiben, weil Winnetou und Old Shatterhand ihn beleidigt hätten. Da ritt er fort mit den Chickasaws und seinen drei Bleichgesichtern.« »Und Old Wubble?« »Der ritt mit ihnen.« »Da ist die Freundschaft zwischen ihnen ja recht schnell groß geworden. Mögen sie fort sein, auch Old Wubble mit. Es ist nicht schade um sie. Sie müssen aber noch im Finstern aufgebrochen sein, denn es ist erst seit einer halben Stunde Tag.« »Im Finstern?« fragte Encharco erstaunt. »Der Mond schien noch.« »Was? Der Mond? Heut früh?« »Heut früh? Es war doch gestern Abend.« »Ah, schon gestern haben sie sich entfernt. Da haben sie es außerordentlich eilig gehabt.« »Weil ich den General beleidigt habe,« bemerkte Winnetou. »Der Zorn hat sie bald darauf fortgetrieben.« Wir kehrten nach dem Wasser zurück, frühstückten und tränkten unsere Pferde. Inzwischen packte Bob Proviant für mich, Old Shorehand und Apanatschka ein und füllte einige Wasserschläuche. Als er damit fertig war, forderte ich ihn auf, meine Gewehre zu holen. »Gewehre?« fragte er. »Wo seien Gewehre?« »In der Stube. Sie hängen an der Wand, neben der Tür.« Er ging hinein, kam aber gleich darauf mit leeren Händen zurück und meldete: »Keine Gewehre drin, Master Bob keine sehen.« »Du irrst. Hast du denn gestern Abend, als du schlafen gingst, sie nicht hängen sehen?« »Master Bob nicht hingeschaut. Jetzt keine drin, wirklich keine.« Das war doch höchst sonderbar. Ich ging hinein und Winnetou kam schnell nach. Die Gewehre waren nicht da, sie fehlten alle drei. Wir waren zunächst nur bestürzt, aber diese Bestürzung verwandelte sich in Schreck, als wir die Gefährten fragten und von ihnen hörten, dass keiner von ihnen im Häuschen gewesen sei. Noch hatten wir angenommen, dass jemand die Gewehre für uns geholt und draußen irgendwo hingelegt habe. »Sollte etwa...« fragte Winnetou. Er sprach vor innerer Aufregung die Vermutung nicht aus. Ich sah trotz der Bronzefarbe seines Gesichtes, dass ihm das Blut aus den Wangen gewichen war. »Du meinst den General?« fragte ich. Er nickte nur. »Dieser Halunke! Kein anderer ist's gewesen. Wie gierig er die Gewehre betrachtete!« »Werden gleich Klarheit haben. Bob, war jemand im Häuschen, als du dich niedergelegt hattest?« »Massa General war da.« »Ah, hattest du die Tür nicht verriegelt?« »Massa Bob, nie die Tür verriegeln. Sind keine Spitzbuben da.« »Was wollte der General?« »Kommen herein und rufen leise Massa Bob, um ihm geben einen Dollar Trinkgeld vor Abendessen und Aufwarten.« »Brannte das Licht noch?« »War ausgelöscht, weil Massa Bob und Sanna schlafen wollen.« »Wie lange war der General in der Stube?« »Massa General hereinkommen, rufen Massa Bob und ihm geben Dollar. Dann nicht gleich wieder hinaus, weil nicht schnell Tür finden können.« »Oh, wo die war, hat er gewusst. Er hat nur so getan, als ob er nach ihr suche, dabei aber nach den Gewehren getastet.« »Was sagt mein Bruder Winnetou? Ist er derselben Meinung wie ich?« Ich hatte noch nie gesehen, dass der Apache durch irgendetwas aus der Fassung gebracht worden war. Wir hatten uns in Lagen und Gefahren befunden, die jeden anderen in die größte Aufregung versetzt hätten. Er war stets ruhig geblieben, innerlich ebenso wie äußerlich. Höchstens hatte es eine kleine Bedenklichkeit oder Überraschung gegeben, die aber nur von mir, der ich ihn genau kannte, bemerkt worden war. Jetzt sah ich ihn zum ersten Mal innerlich so aufgeregt, dass er sich Mühe geben musste, äußerlich ruhig zu bleiben. Diese Erregung sprach sich darin aus, dass er nur leise und die Worte halb verschluckend auf meine Frage antwortete. »Mein Bruder hat recht. Der General hat unsere Gewehre gestohlen.« »Deine herrliche Silberbüchse, das teure Vermächtnis deines Vaters.« »Er wird sie...« Er konnte nicht weitersprechen. Ich sah, dass der mit aller Anstrengung niedergehaltene Grimm ihm die Fäuste ballte. »Er wird sie wieder hergeben müssen«, vervollständigte ich seinen unbeendigten Satz. »Wir müssen den Dieben nach, und zwar sofort.« »Ja, sofort, sofort.« Es lässt sich denken, dass der Verlust unserer Gewehre nicht bloß uns zwei als die zunächst Betroffenen berührte. Die Freunde, welche bei uns standen, waren noch viel aufgeregter als wir selbst. Old Shorehand sagte mit vor Zorn bebender Stimme, »Dieser Diebstahl trifft auch mich sehr schwer, Mr. Shatterhand. Ihr müsst den Halunken natürlich nach und könnt nun nicht mit mir nach Fort Terrell reiten.« »Nein, das kann ich freilich nicht. Und ich kann euch weder begleiten noch hier auf euch warten, denn ich muss hin. Ich muss hin und darf keine Stunde verlieren. Ich fürchte nur, dass ihr diesen Weg umsonst machen werdet.« »Mag sein, aber dennoch muss ich hin, damit ich mir später keine Vorwürfe zu machen brauche. Das werdet ihr gewiss einsehen.« »Ich sehe es freilich ein und will euch nicht zureden, auf diesen Ritt zu verzichten. Ihr werdet ja nicht allein sein, denn Apanatschka begleitet euch.« »Ja«, erklärte der junge Häuptling der Comanchen, »ich reite mit meinem Bruder Shorehand, denn ich habe es versprochen und halte mein Wort. Ich muss es nun erst recht halten, weil Old Shatterhand nicht mitkommen kann.« »So will ich euch wünschen, dass ihr das dort gesuchte Ergebnis findet, Mr. Shorehand.« »Und ich wünsche euch«, antwortete er, »dass euch der General nicht entkommt. Alle Teufel, wenn ich es mir so überlege, diese drei kostbaren, geradezu unersetzlichen Gewehre verloren.« »Ich gebe sie noch lange nicht verloren.« »Nicht? Glaubt ihr, den Dieb zu finden?« »Ich glaube es nicht nur, sondern ich bin überzeugt davon.« »Ja, wir werden ihn finden, lebendig oder tot, und wenn er noch so weit entwiche oder sich in das Innere der Erde versteckte. Er entgeht uns nicht«, knirschte Winnetou. »Das ist gewiss«, fügte ich hinzu, »wir bekommen die Gewehre zurück, nur fragt es sich, in welchem Zustande.« »Ja, dieser weiße Hund versteht sie nicht zu behandeln und kann sie leicht beschädigen oder gar unbrauchbar machen, besonders deinen Stutzen.« »Das würde er schwer, sehr schwer büßen müssen. Also, wir verfolgen ihn.« »Wen will mein Bruder Winnetou mitnehmen?« »Niemand.« »Wir reiten allein?« »Ja, jeder andere würde uns hinderlich sein.« »Ich auch?« fragte Parker. »Ja.« »Auch ich?« erkundigte sich Hawley. »Auch du.« »Wir möchten aber gar so gern mit.« »Es geht nicht. Eure Pferde sind nicht so schnell wie die unsrigen. Sie würden den Ritt nicht aushalten.« Die beiden baten sie dennoch mitzunehmen. Er aber schlug es ihnen ab und ich musste ihm recht geben. Nun wollten sie sich Apanatschka und Old Shorehand anbieten, aber diese konnten sie auch nicht brauchen. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als sich dem Transporte der gefangenen Comanchen anzuschließen. Ende von Abschnitt 27.